Lukas Kapitel 19. Und er zog hinein und ging durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich, und begehrte Jesum zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk, denn er war klein von Person. Und er lief vorhin und stieg auf einen Maulbeerbaum, auf dass er ihn sehe, denn allda sollte er durchkommen. Und als Jesus kam an dieselbige Stätte, sah er auf und ward sein gewahr und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muß heute zu deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle, dass er bei einem Sünder einkehrete. Zachäus aber trat dar und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und so ich jemand betrogen habe, das gebe ich vierfältig wieder. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, sintemal er auch Abrahams Sohn ist. Denn des Menschen Sohn ist kommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Da sie nun zuhörten, sagte er weiter ein Gleichnis, darum, dass er nahe bei Jerusalem war, und sie meineten, das Reich Gottes sollte alsbald offenbart werden, und sprach, ein Edler zog fern in ein Land, dass er ein Reich einnehme und dann wiederkäme. Dieser forderte 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt, bis dass ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten Botschaft nach ihm und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es begab sich, da er wiederkam, nachdem er das Reich eingenommen hatte, hieß er dieselbigen Knechte fordern, welchen er das Geld gegeben hatte, dass er wüsste, was ein jeglicher gehandelt hätte. Da trat herzu der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund erworben. Und er sprach zu ihm, ei, du frommer Knecht, dieweil du bist im geringsten treu gewesen, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der andere kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund getragen. Zudem sprach er auch, und du sollst sein über 5 Städte. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, welches ich habe im Schweißtuch behalten. Ich fürchtete mich vor dir, denn du bist ein harter Mann. Du nimmst, was du nicht gelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, aus deinem Munde richte ich dich, du Schalk. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht geleget habe, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du denn mein Geld nicht in die Wechselbank gegeben? Und wenn ich kommen wäre, hätte ich's mit Wucher erfordert? Und er sprach zu denen, die dabei stunden, nehmet das Pfund von ihm und gebet's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, hat er doch 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und erwürget sie vor mir. Und als er solches sagte, zog er fort und reisete hinauf gen Jerusalem. Und es begab sich, als er nahete gen Bethphage und Bethanien und kam an den Ölberg, sandte er seiner Jünger 2 und sprach, gehet hin in den Markt, der gegenüber liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf welchem noch nie kein Mensch gesessen hat. Löset es ab und bringet es. Und so euch jemand fragt, warum ihr es ablöset, so sagt also zu ihm, der Herr bedarf sein. Und die Gesandten gingen hin und fanden, wie er ihnen gesagt hatte. Da sie aber das Füllen ablöseten, sprachen seine Herren zu ihnen, warum löset ihr das Füllen ab? Sie aber sprachen, der Herr bedarf sein. Und sie brachten's zu Jesu und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesum darauf. Da er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und da er nahe hinzukam und zog den Ölberg herab, fing an, der ganze Haufe seiner Jünger mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobet sei, der da kommt, ein König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer im Volk sprachen zu ihm, Meister, strafe doch deine Jünger. Er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wo diese werden schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an und weinete über sie und sprach, Wenn du es wüsstest, so würdest du auch bedenken zu dieser deiner Zeit, was zu deinem Frieden dienet. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird die Zeit über dich kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten, und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast, die Zeit, darinnen du heimgesucht bist. Und er ging in den Tempel und fing an auszutreiben, die darinnen verkauften und kauften, und sprach zu ihnen, es stehet geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt's gemacht zur Mördergrube, und lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten im Volk trachteten ihm nach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie ihm tun sollten, denn alles Volk hing ihm an und hörete ihn.